Der Sprecher des Außenministeriums der DVRK gab am 15. Juni eine Antwort auf die Frage des Journalisten der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur im Zusammenhang damit, dass in den USA ein Plan für präzisen Luftangriff auf die DVRK aufgestellt wurde. Darin hieß es, neulich hat eine US-amerikanische Beratungsfirma für strategische Informationen einen Bericht unter der Überschrift Militärische Entgegnung gegen nordkoreanische Atomwaffen erarbeitet und bekannt gemacht. In dem Bericht aus 5 Kapiteln sind die Atomanlagen in Yongbyon, der Bauplatz für Atomkraftwerk, Bergwerke und Anreicherungseinrichtungen für Uran und weitere als Luftangriffsobjekte bestimmt und die gleichzeitige Zerstörung unter anderem der ballistischen Raketen der strategischen Streitkräfte, der Luftwaffe, Bomber und U-Boot-Bauanlagen von Nordkorea durch präzisen Angriff geplant. Für den Angriff werden, so der Sprecher, Dutzende nukleare strategische Bomber B-2, beladen mit großen untergrunddurchbohrenden Bomben und Stealth-Kampfflugzeuge F-22 eingesetzt und von mehreren Atom-U-Booten der Klasse Ohio und Zerstörern aus hunderte Flügelraketen Tomahawk abgeschossen. Die Veröffentlichung des extrem provokatorischen Berichts über präzisen Schlag gegen die nuklearen Anlagen und Streitkräfte der DVRK ist ein genauer Beweis davon, dass der präventive Überraschungsangriff und die militärische Invasion der USA gegen die DVRK als Erweiterung von extremen Sanktionen und Atomkriegsumtrieben der US-Administration gegen die Republik regelrecht geprüft und vorbereitet werden. Nicht zu übersehen ist es auch, dass das gefährliche Kriegsszenarium gegen die DVRK im Vorfeld der amerikanisch-südkoreanischen gemeinsamen Militärübung für kommenden August bekannt gegeben wurde. Gegen die unvernünftigen Kriegsmachenschaften der USA wird die DVRK ihre selbstverteidigende nukleare Abschreckungskraft qualitativ und quantitativ weiter festigen und mit ihrer unbarmherzigen Entgegnungsart jede militärische Herausforderung der Feinde vereiteln.